Kundgabe 4506. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.12.1948. Besondere Gnade, Verpflichtung, Wissen um Heilsplan, Aufklärung. Es ist für euch eine besondere Gnade, im Wissen zu stehen, um den Zusammenhang von euch als meinen Geschöpfen mit mir, dem Schöpfer von Ewigkeit, um Zweck und Ziel des Erdenlebens und meinen Heilsplan von Ewigkeit. Dieses Wissen gibt euch Erklärung für alles Geschehen, ob es Leid oder freudvoll ist, ob es Aufbau oder Zerstörung zur Folge hat, ob es meinem Willen entspricht oder nicht. Immer werdet ihr mein Walten und Wirken verfolgen können und auch die Mitmenschen darüber aufklären können, welche Bedeutung allem Geschehen zu geben ist. Und so seid ihr gewissermaßen im Vorteil euren Mitmenschen gegenüber, solange diese nicht von ihrem freien Willen den rechten Gebrauch machen und sich von euch Aufschluss geben lassen. Solange sie euch nicht anhören, so ihr ihnen die Wahrheit zutragen wollet. Ihr seid im Vorteil und doch auch wieder entsprechend belastet. Denn das Wissen, das ihr besitzet, verpflichtet zur Weitergabe. Wollet ihr euch des Besitzes würdig erweisen. Es genügt nicht, dass ihr selbst euch nur ein Wissen aneignet, sondern ihr müsstet ständig damit arbeiten. Soll es Segen stiften, euch selbst und euren Mitmenschen. Es ist so viel Unklarheit unter den Menschen, irrige Ansichten sind verbreitet. Und dadurch wird der Glaube der Menschen schwach und ist in Gefahr, gänzlich verworfen zu werden, was das Darbieten der reinen Wahrheit verhindern kann. Ihr besitzet die reine Wahrheit, darum traget sie weiter. Erwerbet euch selbst das Anrecht darauf, durch meine Gnade wissend geworden zu sein, indem ihr austeilet, was ihr empfangen habt, und so Aufklärung bringet auf Fragen, die zu beantworten nur der Mensch befähigt ist, der von mir gelehrt wird, durch die Stimme des Geistes. Ihr, die ihr mich höret, übermittelt geistiges Gut denen, die mich nicht zu hören vermögen, jedoch auch im Wissen stehen möchten. Gebet ihnen Kenntnis von der außergewöhnlichen Gnadengabe und gebet ihnen Kenntnis von meiner Liebe zu allem Unvollkommenen, dem ich helfen will, zur Vollkommenheit zu gelangen. Ihr besitzet viel und könnet euren Reichtum noch vermehren, so ihr ihn weitergebt, so ihr die Mitmenschen belehret, wie ich euch belehret habe. Dann bringet ihr Licht in das Dunkel, das über der Erde lagert. Dann durchbrechet ihr die Nacht des Geistes. Und es wird Licht werden in vielen Herzen, die nach der Wahrheit verlangen und sie nicht direkt von mir empfangen können. Helfet allen, die unwissend sind und nach Wissen verlangen. Denn zu ihnen will ich reden durch euch. Auch sie will ich belehren, wie ich euch belehret habe, auf dass sie mich erkennen und lieben lernen. Amen.